Stadt Troja ist längst untergegangen, doch die Trojaner sind wieder auferstanden. Demnächst werden sie noch zu Beamten, angestellt bei Vaterstaat. Baby, baby, ich glaub es hackt. Unsere Privatsphäre wird geknackt. Baby, lass uns was tun, die Zeit wird knapp. Wir haben nur noch Zero Days. Wer verschlüsselt, der hat was zu verbergen. Das sind die Trolle unter den guten Zwergen. Die stürzen die Sicherheit ins Verderben. Die Schlüssel braucht darum der Vaterstaat. Was tun, die Zeit wird knapp. Wir haben nur noch Zero Days. Biometrische Daten sind individuell. Daran erkennt man Terroristen ganz schnell. Du widersprichst, dein Gewissen ist rein und hell. Doch dein Perso gehört dem Vaterstaat. Mit wem du telefonierst, ist nicht geheim. Verbindungsdaten speichern auf Vorrat, das muss sein. Und ein Anruf bei Herrn Ala reißt dich voll rein. Provider ist quasi Vaterstaat. Baby, baby, ich glaub es hackt. Unsere Privatsphäre. Was tun, die Zeit wird knapp. Wir haben nur noch Zero Days. Baby, baby, ich glaub es hackt. Unsere Privatsphäre wird geknackt. Baby, lass uns was tun.